Wann beginnt die Pflicht, die Gebote der Kirche zu halten? Die Pflicht, die Gebote der Kirche zu halten, beginnt im Allgemeinen mit dem Gebrauch der Vernunft. Ganz allgemein, ja, es wird präzisiert, weil es positive Gesetze sind, Gebote der Kirche.